Diesen Wochen hat es meine Mutter immer nur 17. Und du hast keine Handschuhe. Aber Handschuhe hast du, ja. Ich will mir jetzt aufhören, weil ich mich jetzt halt. Ich bin wunderbar, ich hab Kopf verbunden. Er hat eine schöne, tolle Schiene. Schwarze, teure Stoffhose an. Und den und so. Gute Box. Aber drunter weiß es auch, der zwickt so auf den Bauch, das ist ganz dick. Aber das geht halt nicht, weil die rutscht ja runter. Aber das ist ja auch der. Ah, nee, das ist auch Skin. Ja, ja. Die Hose runter von dir, oder? Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.